Meditation. Leben und leben lassen. Wir starten mit einer kleinen Atemübung. Im Liegen oder Sitzen, so wie es dir gefällt. Ganz bequem. Lass dich fallen. Trau dir zu, dich fallen zu lassen. Ganz leicht zu werden. Die Dinge sein zu lassen, wie sie sind. Nun fühle dich, wie du da sitzt oder liegst. Vielleicht im Schneidersitz oder einfach ausgestreckt auf dem Sofa, dem Boden, dem Bett. Wir sind. Und nun atme ein. Ganz langsam, ganz bewusst, ganz warm und weich. Atme ein und lass los. Wir wenden uns nun dem Atem zu. Er erfüllt uns und stärkt uns ganz leicht, ohne sich aufzuspielen, ohne zu drängen. Der Atem ist. Er ist weich und leicht. Und nimmt sich die Zeit, die er braucht. Er lässt sich nicht hetzen. Wozu? Er ist. Der Atem fließt und hält fest. Nein, er lässt los. Und lässt alles so, wie es ist. Die Liebe und der Atem, sie sind verwandt. Vertraue. Das ist ihr Weg. Und nun teilen wir den Atem ein, in guten Atem und schlechten Atem. Nein, wir halten nichts davon. Wir lassen los und atmen einfach, frei von jeglicher Bewertung. Nun halten wir den Atem fest. Nein, wir lassen ihn wieder gehen. Er fließt und lässt los. Er scheint sich wohl zu fühlen, der Atem, wie er einfach ist und sich treiben lässt von Moment zu Moment. So will auch ich sein. Ich wende mich nun dem Herzen zu. Ist es dort in mir und hält mich fest? Ganz und gar nicht. Es lässt los und freut sich mit mir. Es freut sich, deinen Weg zu fühlen und den schönen Dingen zu begegnen. Das nimmt das Herz wahr. Die Dinge, die dir Freude bringen. Da will es dich hinführen. Zum ersten Mal in deinem Leben kannst du es nun vielleicht hören. Es ist gut zu dir. Es zeigt sich nun. Vertraue dem Herzen, wenn es zu dir spricht. Es nimmt alles wahr und wertet nicht. Es kann dich führen, das Herz. Das ist seine Aufgabe. Und du hältst fest? Nein. Mache dich nicht unglücklich damit, an Dingen festzuhalten, die nicht mehr in dein Leben gehören. Lass einfach los und träume dir eine neue Welt herbei. Lass los. Du bist das Licht, du bist die Freude, du darfst das Leben genießen. Alles ist mein Weg. Nein, wir warten nicht mehr, wir sind. Alles kommt zu mir. Genau. Wir lassen uns inspirieren und nehmen an, was uns zufällt. Lassen los und trauen uns zu erkennen. Ich lebe gut. Ich darf lieben. Ich entscheide mich für mich und nehme mich an, so wie ich bin. Die Seele, die ich bin, will mir das Leben zeigen. Es ist gut zu sein. Die Seele, die ich bin, kann nun frei sein von den Traumata der Vergangenheit. Wir lassen sie los. Wir halten nicht fest. Alles fließt, ich auch. Du bist dein Weg und ich meiner. Wir sind losgelöst von Raum, losgelöst von Zeit. Lassen wir fließen und trauen uns, unsere Wege in Liebe zu gehen. Wir trauen uns, das Leben zu erleben und Rückschläge als das zu erkennen, was sie sind. Sie tauchen auf und entmutigen uns? Warum sollten sie? Sie verändern uns. Darum geht es. Wir wollen uns der Liebe widmen. Sie nimmt sich, was sie braucht. Sie hält fest. Sie lässt los und entscheidet sich zu sehen, wie sie ist. Gut ist es. So geht die Liebe vor. Rückschläge erinnern dich daran, wer du wirklich bist. Ich entscheide mich zu verändern. Ich sage Ja zu mir und dem Universum. Alles bleibt, wie es ist. Nicht in diesem Moment. In diesem Moment nehme ich die Wahrheit an und traue mich, der Liebe ins Gesicht zu blicken und Freude zu empfinden. Alles darf sein. Ich lebe und ich lebe gut. Freude empfinden ist leicht? Im Grunde schon. Du kannst es auch. Lass los und freue dich an dem, was ist. Kräuter am Wegesrand, goldene Sonnenuntergänge, warme Luft, gute Speisen. Du wirst geliebt und so erinnerst du dich daran. Zweifle nicht an dir. Alles, was du bist, darf sein. Ich bin frei von Angst. Nein, aber das ist okay. Denn alles, was ist, ist nur dazu da, gesehen zu werden. Wir werten dich nicht. Nicht du hast dir die Angst ausgesucht. Du warst es selbst, du und dein höheres Selbst, du und deine Wahrheit. Wir geben dir keine andere Möglichkeit. Du darfst sein, lass es los. Du willst dir das Leben endlich schönreden? So gehen wir nicht vor. Nein, wir lassen los und entscheiden uns, alles was ist, im Grunde auch dich selbst freizulassen. Und der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Du bist schön. Vertraue dir. Du bist frei. Lass los. Du darfst dich entscheiden. Liebe dich. Du bist gut, wie du bist. Und auch das Leben, das du führst, kann sich verändern. Du machst das schon? Nein. Du lässt los und traust dich, alles zu leben, was du bist. Gut genug für dich. Entscheide selbst, ohne Trauer und ohne Angst. Das ist der Weg, den wir gehen können. Erlaube es dir. Du darfst das. Und nun lassen wir los. Wir atmen weiter. Der Atem kommt, der Atem geht. So leicht ist es mit ihm. Er fließt, wie wir auch. Wir gehen weiter. Alles darf gehen, was gehen will, und lauschen dem Atem. Er fließt. Frei und ohne Angst. Wir halten fest. Wir lassen los. Alles darf sein. Entscheide dich frei, ohne Angst, ohne Trauer. Geh hin und lass los. Es gehört nicht zu dir. Lass es los. Du darfst das. Du darfst frei wählen. Entscheide dich zu sein. Ich gehe nun vorwärts, den Wind im Rücken. Er trägt mich. Ich warte nicht auf den Weg, der kommt. Ich bin. Und laufe weg vor Veränderungen? So muss es sein. Nicht jetzt. Jetzt bin ich. Es darf sich verändern, was nicht mehr mein Weg ist. Ich lasse los. So lebe ich nun frei und atme ein und atme aus. Wir lieben dich und freuen uns, dass es dir gut geht. Vertraue. Ich bin. Ich lebe. Ich darf verstehen und loslassen. So ist es. Und nun atme langsam ein und langsam aus. Traue dich, das Gehörte wirken zu lassen. Denn das kann es. Es wirkt mit dir. Und du musst das zulassen? Nicht im geringsten. Du darfst das Leben genießen und alles so sein lassen, wie es ist. Und trau dich, du selbst zu sein. So ist es. Nun öffne die Augen, wenn du möchtest, und schau dich im Raum um. Du bist.